Keine der Frauen hat eine Hochschulprofessur bekommen, sondern höchstens eine Fachhochschulprofessur, was immer dazu führt, dass die Leute sehr viel Lehrverpflichtung haben und sehr wenig zum Forschen kommen. Bedeutet, feministische Rechtsextremismusforschung in Deutschland findet unter enorm prekären Bedingungen statt und vor allen Dingen eben außerhalb von Universitäten. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Willkommen zur 11. Folge des Maikäfer-Podcast. Heute haben wir einen Vortrag von Sonja Dresch, der im November letzten Jahres online im Rahmen der Antifa-Kneipe gehalten worden ist. Der Vortrag Extreme Rechte und Gender beschäftigt sich mit dem Rollenbild der Frau in der extremen Rechten. Sonja Dresch arbeitet bei der zeitgeschichtlichen Dokumentationsstelle in Marburg und ist Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus. So, hallo zusammen zur digitalen Antifa-Kneipe. Wir hören heute Abend den Vortrag Extreme Rechte und Gender von Sonja Dresch. Kurz ein paar Worte zum Vortrag. Wir haben im September im Rahmen der Antifa-Kneipe den Film Das braune Netzwerk, wer steuert die Wutbürger, gezeigt. Und in der Diskussion hinterher haben wir gemerkt, dass in dem Film keinerlei Worte über die Rolle von Frauen in der rechten Szene verloren wurden, dass überhaupt nicht thematisiert wurde, was Frauen im Hintergrund oder teilweise auch im Vordergrund so machen. Und es gab den Wunsch, dazu einen Vortrag einzuladen. Und das wird heute Abend hier stattfinden. Und damit würde ich auch schon an Sonja übergeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag heute Abend. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Antifa-Kneipe ist mein allerliebstes Format, in dem ich spreche. Für mich ist es auch der erste Online-Vortrag. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich hoffe, dass es ungefähr wie Podcast machen. Ich bin Sonja Dresch. Ich arbeite für die zeitgeschichtliche Dokumentationsstelle in Marburg. Das ist ein kleines Antifa-Archiv. Ihr kennt sicherlich das Upperbits. So was Ähnliches machen wir nur in sehr, sehr, sehr viel kleiner und mit Schwerpunkt in Hessen, denn mein Archiv ist in Marburg. Ich bin organisiert im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus und schreibe für die Zeitschrift Lotta, antifaschistische Zeitschrift aus NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Genau, ihr habt leider nicht die Möglichkeit heute Abend, dass ich euch sehe und deshalb auch nicht so richtig sehen kann, wenn ihr fragende Gesichter macht oder irgendwas nicht verstanden habt. Das ist jetzt wohl eine der Besonderheiten bei diesen Online-Geschichten. Ihr müsst euch Fragen einfach aufschreiben oder auch, wenn ihr Widersprüche zu dem habt, was ich sage. Auch das ist natürlich herzlich gerne gesehen und wir können einfach später in die Diskussion gehen. Ich stelle euch mal kurz vor, was ich euch heute alles erzählen möchte. Und zwar heißt mein Titel ja Extreme Rechte und Gender. Das heißt, ich werde mich nicht nur auf Frauen, Frauenbilder und Motivationen von Frauen in der extremen Rechten fokussieren, sondern Geschlechterverhältnisse euch versuchen zu erklären. Und zwar, was hat es mit Männlichkeiten und Weiblichkeiten auf sich? Wie stehen die im Verhältnis zueinander in extrem rechter Ideologie? Und warum ist eigentlich Geschlecht in der rassistischen Mobilisierung, wie wir sie seit spätestens 2015 so enorm erleben, eine sehr wichtige Kategorie, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Dennoch werde ich sehr viel über Frauen in der extremen Rechten sprechen. Ich werde einsteigen mit, wie Frauen überhaupt sichtbar wurden. Also wie hat sich eigentlich ein feministischer, antifaschistischer Blick auf Nazi-Szene entwickelt. Ich werde über Frauen in der extremen Rechten sprechen. Und dann zu dem Punkt kommen, warum ist die Konstruktion Volksgemeinschaft und damit auch die Kategorie Geschlecht so zentral für das Verständnis der extremen Rechten. Ich habe studiert, das heißt, ich habe gelernt, mich unheimlich kompliziert auszudrücken. Ich versuche, das zu vermeiden. Wenn mir das nicht gelingen sollte, schreibt es auch gerne auf, stellt hinterher gerne Fragen, wenn irgendwas zu kompliziert war oder mit zu viel Fremdworten, wenn ich mit zu viel Fremdworten um mich geschmissen habe. Ich kann das dann auf jeden Fall nochmal anders erklären. Ich versuche es aber mir abzugewöhnen. Die Entwicklung eines feministischen Blicks in antifaschistische Politik oder die Entdeckung der Faschas. Es war ungefähr Mitte, Ende der 90er Jahre, als sich der Blick von vor allen Dingen Frauengruppen in antifaschistischer Szene, also Fantifa-Gruppen, geweitet hat auf Frauen in der Nazi-Szene. Das war motiviert durch verschiedene Diskussionen damals. Zum einen gab es eben innerhalb der Antifa-Szene eine Reorganisierungsphase, in der sich insbesondere Frauen zusammengeschlossen haben, um Themen zu bearbeiten, die ihnen wichtig waren. Das waren antisexistische Szene-Themen, so wie wir die heute auch noch viel haben, aber eben auch die Kritik daran, dass eben weibliche Nazis sehr wenig beachtet worden sind. Man sieht es zum Beispiel, als wir jetzt in den letzten 9 Jahren mit der Aufklärung des NSU-Komplexes beschäftigt waren. Wir haben die beiden Uwes sehr häufig auf Fotos von Demonstrationen und Beate Zschäpe eben eher so randständig. Und das ist ein sehr gutes Sinnbild dafür, wie antifaschistische Szene eben Frauen sehr lange behandelt hat. Also als Freundin von, als Anhängsel und ihr Dasein in der Szene oft eben mit Beziehungen erklärt hat. Und durch diese Fantifa-Gruppen, durch diese feministische Intervention auch in Antifa-Strukturen hat sich das Bild gewandelt und das Thema eben auch gewandelt. Gleichzeitig gab es innerhalb der Fantifa-Bewegung eine Debatte um die Beteiligung von Frauen am historischen Nationalsozialismus. Das war eben die sehr lange Einstellung auch der Frauenbewegung, der feministischen Szene, dass Frauen eben durch ihre Friedfertigkeit nicht in der Lage waren, an so einem menschenverachtenden, mörderischen Regime wie dem Nationalsozialismus teilzuhaben und daran zu partizipieren. Und es gab dann eben eine sehr lange Debatte darum, gerade in der feministischen Geschichtswissenschaft und eben auch in der Fantifa, in den Fantifa-Gruppen, in der Antifa-Szene, was für einen Anteil hatten Frauen eigentlich am historischen Nationalsozialismus. Und da gab es eben sehr lange die Einstellung, man kann eben nicht sagen, dass sie Täterinnen seien, weil eben das System im Nationalsozialismus, der Parteikorpus der NSDAP, eben so männerbündisch organisiert ist, dass da Frauen gar keine Chance hatten, was drin zu machen. Und je detaillierter man eben in die Geschichte geguckt hat, ne, mit Geschichtswerkstätten und so weiter, desto mehr fiel eben auf, das stimmt nicht, das kann man so nicht stehen lassen. Und gleichzeitig gab es eben die Debatten in der Fantifa-Bewegung von, wenn wir selber als politische Subjekte ernst genommen werden wollen, dann müssen wir eben auch unsere politischen Gegnerinnen ernst nehmen. Und die Arbeit, die sie da tun, eben nicht einfach nur als Reproduktionsarbeit oder Fürsorgearbeit in der Nazi-Szene sehen, sondern wir müssen die ganze Arbeit daran politisch sehen. Und es wurde der Begriff der Mittäterinnenschaft entwickelt. Gleichzeitig gab es innerhalb der feministischen Bewegung eine große Debatte um diese in Anführungszeichen Friedfertigkeit der Frau, was auch gerade in der Ökologiebewegung oder in der Anti-Atom-Bewegung eine große Rolle gespielt hat, ne, wo es dann so eine feministische Geschichte gab, so eine Erzählung, wenn wir Frauen die Weltmacht hätten, dann gäbe es eben keine Kriege, dann würde keine Atombombe fallen, dann wäre alles irgendwie tutti dabei. Und dagegen gab es natürlich innerhalb der feministischen Bewegung und auch gerade aus der Fantifa-Bewegung heraus eine sehr große Kritik an einem Großteil von feministischer Bewegung, weil man eben darauf aufmerksam gemacht hat, dass Frauen eben Trägerinnen sind von menschenverachtenden Einstellungen und auch an diesen Taten beteiligt sind und waren und dass man das eben brechen muss an so einer Stelle. Das hat auch viel mit der Kritik zu tun, die gerade innerhalb der zweiten Frauenbewegung aufgekommen ist, als eben viele Frauen in so einen esoterischen Feminismus abgedriftet sind. Ich entdecke meine innere Göttin, ne, was alles mit diesem Blick auf die friedfertige Frau so verbunden ist, und damit wollte man eben aufräumen, selber militant und radikal sein und Militanz auch für sich wieder als einen positiven Begriff fassen und dementsprechend natürlich auch innerhalb der eigenen Bewegung Kritik üben. Und gleichzeitig gab es eben sehr große Kritiken gerade der schwarzen feministischen Bewegung an weißen westlichen Feministinnen, die eben gesagt haben, sie sprechen für alle Frauen und sich eben gerade schwarze Frauen darin nicht wiedersehen konnten und eben auf den Rassismus aufmerksam gemacht haben, der auch innerhalb der Frauenbewegung ein sehr großes Problem ist und war. Und wenn man eben Rassismus innerhalb der Frauenbewegung thematisiert, dann kommt man natürlich schlussendlich auch dazu, natürlich macht die Kategorie Frau sein nicht frei von anderen Unterdrückungsmechanismen, und in dieser Debatte von Intersektionalität, also der Verschränkung von verschiedenen Unterdrückungsverhältnissen, kam es dann eben auch dazu, dass man eben Rassismus innerhalb der Frauenbewegung thematisiert hat, und all das hat eben dazu geführt, dass innerhalb von feministischer Bewegung, und da ist Fantifa-Bewegung ein Teil davon, mit diesem Bild eben gebrochen wurde. Gleichzeitig gab es an den Universitäten und innerhalb der Forschung eben feministische Bestrebungen. Das war die Zeit, in der der Feminismus gerade im deutschsprachigen Raum auch an die Universitäten gekommen hat, sich institutionalisiert hat, auch weg ist von seiner Bewegungsförmigkeit ein Stück weit. Und gerade die Rechtsextremismusforschung hatte einen sehr großen Boom Mitte der 90er Jahre aufgrund der rassistischen Grundstimmung, der Pogrome, die es Anfang der 90er Jahre gab. Und den Wahlerfolgen der Republikaner ging die Rechtsextremismusforschung quasi durch die Decke. Also es wurde sehr viel Geld ausgeschüttet, es wurden sehr viele Umfragen gemacht. Und in der Kritik an diesen Umfragen und wie die methodisch konzipiert waren, hat sich eben auch die feministische Rechtsextremismusforschung an den Universitäten begonnen zu entwickeln. Da ging es vor allem eben darum, wie sind Umfragen gestrickt. Das war ganz viel Jugendforschung damals auch, weil man ja damals das Bild hatte, das ist die ostdeutsche abgehangene Jugend, die da Nazis werden. Eine sehr falsche Einstellung von heute aus betrachtet. Aber das war dann eben sehr viel Jugendforschung und das ist es auch bis heute geblieben. Und diese Forschung war immer sehr an so einer männlichen Normalbiografie orientiert. Also welche Phasen da sind, was für Probleme die Jugendlichen da beschäftigen. Das war immer sehr stark an Männern orientiert oder an Jungen orientiert. Und da gab es eben dann Einwände aus einer feministischen Sozialisationsforschung heraus, die gesagt hat, damit kann man eben das Leben, die Probleme, die Lebenswelt von jungen Frauen überhaupt nicht begreifen. Und daraufhin hat sich dann eben eine Debatte auch an der Stelle entsponnen. Also eine Kritik am Mainstream, so nennt man das in der Forschung, wenn eben Männlichkeit als normal gesetzt wird und alles Weibliche eben davon abweichen. Seitdem ist viel passiert, auch auf Forschungssicht, ist eben weggekommen von der Frauenforschung hin zu einer Geschlechterforschung. Das bedeutet, man guckt sich eben nicht nur Frauen im Besonderen an und versucht deren Motivationen zu ergründen und geht von so einem Rollenbegriff aus, sondern man schaut sich eben an, wie sind die Geschlechterverhältnisse aufgestellt dabei. Also in welchem Verhältnis stehen Männlichkeit und Weiblichkeit, welche Verhältnisse gibt es eigentlich innerhalb von verschiedenen Männlichkeiten und verschiedenen Weiblichkeitsentwürfen. Und seit ungefähr 2010 gibt es auch einen kritischen Blick auf Männlichkeiten, auch in der Rechtsextremismusforschung. Das sind so ein bisschen die Entwicklungen, die passiert sind. Man wollte immerhin zu so einer Forderung, dass eben Geschlecht- oder Gender-Forschungsaspekte in allen Forschungsbereichen quasi so eine Querschnittkategorie sind, dass das Fragen sind, die immer wieder beschäftigen müssen. Ich würde sagen, das ist nicht der Fall heute, aber dazu kann ich später auch noch mal näher sagen. Faschas ist übrigens der Begriff, den die Fantifa-Bewegung für die weiblichen Nazis damals gewählt hat. Das ist so, wenn ihr alte Texte von Fantifa-Gruppen euch anguckt, dann ist das immer der Begriff, der da benutzt wird. Wenn man sich jetzt Frauen in der extremen Rechten quantitativ anguckt, also wie sind sie eigentlich zahlenmäßig vertreten, da hat meine Kollegin Renate Bitzern vom Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus mal das versucht in so einer Grafik darzustellen. Und zwar kann man sich die Beteiligung so als Pyramide vorstellen. Ganz unten in der Pyramide seht ihr rechtsextremes Einstellungspotenzial um circa 50%. Das bedeutet, 50% aller Leute, die bei Einstellungsuntersuchungen extrem rechte Meinungen und Weltbilder vertreten, sind Frauen. Und jetzt steht da in Klammern außer Gewaltakzeptanz. Und zwar kommt es da nämlich ganz massiv drauf an, wie sind eigentlich diese Umfragen gestrickt und konzipiert. Frauen und Mädchen sehen Gewalt weniger häufig als Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele an. Das liegt eben nicht an dieser vermeintlichen Friedfertigkeit, sondern ist ein sehr normaler Sozialisationsprozess. Mädchen und Frauen werden in dieser patriarchalen Gesellschaft eben immer noch anders erzogen. Sie werden eher im Nahbereich gehalten, sollen eher still und sittsam sein, während eben Jungen dazu aufgefordert werden, wild zu sein, Wettkampf einzuüben und so weiter. Dementsprechend liegt Gewalt Männern und Jungs als Mittel immer näher. Und wenn eben in solchen Einstellungsforschungen nach Gewalt gefragt wird oder Gewaltakzeptanz, dann stimmen Frauen weniger häufig zu. Ersetzt man aber diese Frage nach Gewalt durch eine Frage nach Autoritarismus, also wenn man die Gewalt quasi an einen anderen abgibt, an was Höheres abgibt, dann stimmen Frauen genauso zu wie Männer. Aber roundabout kann man sagen, bei Einstellungsuntersuchungen 50% der Personen, die sich extrem rechts äußern, sind Frauen dabei. Die Wählerschaft rechtsextremer Parteien sind ungefähr 33% und das tatsächlich seit 1933. Also auch die NSDAP hatte 33% Wählerinnenpotenzial. Ich muss zugeben, ich habe mir das bei der AfD nicht en Detail angeguckt, was aber tatsächlich auch schwierig ist, weil es sehr massiv darauf ankommt, welche Wahl schaut man sich an. Also auch da ist dadurch, dass die AfD noch so eine sehr junge Partei ist und sich in ihrer Ausrichtung so sehr stark verändert hat, gibt es dazu tatsächlich auch noch sehr wenig Forschung zur Wählerinnenschaft. Wenn man sich die Organisierungsformen anguckt in der extrem rechten Szene, Kameradschaften, Klicken, Organisationen, geht die Anzahl von Frauen zwischen 10% und 33%. Das ist eine sehr große Spannbreite. Das liegt zum einen an der Kategorie, also was ist eine Kameradschaft, eine Organisation und eine Clique, die unterscheiden sich an sich sehr stark und es kommt sehr stark darauf an, wen fragt man eigentlich. Diese Zahlen sind zustande gekommen, weil Renate Bitzern mit Kolleginnen zusammen zum einen alle Landesämter für Verfassungsschutz einmal abtelefoniert hat und sie gefragt hat nach ihrer Einschätzung. Daher kommen die 10% und eben antifaschistische Recherche gefragt hat nach einer Einschätzung und Antifa-Gruppen und daher kommen die 33%. Und dazu kommen noch so Beobachtungen von Aufmärsche durchzählen, ne, nach Beteiligung von Frauen dabei. Und es kommt auch nochmal drauf an, welchen Teil von extrem rechter Szene gucke ich mir eigentlich an. Zum Beispiel sind bei völkischen Gruppen, also wenn man sich zum Beispiel die Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft anguckt, so eine heidnische Nazi-Sekte, dann ist die Frauenbeteiligung sehr, sehr hoch. Und immer wenn die eben so Happenings mal haben, ne, Volkstanz und sowas, ist die Beteiligung bei 50%, weil zum Volkstanzen braucht man eben Männer und Frauen an so einer Stelle. Also es kommt auch sehr stark darauf an, welchen Teil von Szene gucke ich mir dabei eigentlich an. Bei rechtsextremen Parteien, das meint die Funktionärinnen-Ebene, haben rechte Parteien ungefähr 20% Frauenanteil. Damit stehen sie tatsächlich gar nicht so schlecht da im Vergleich zu anderen Parteien. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie der Frauenanteil Parteimitglieder bei der AfD sich gestaltet. Also ich habe mal diese Zahlen da zusammengesucht. Die AfD hat eben die Zahlen ab 2014. Ist der Frauenanteil in der AfD bei den Parteimitgliedern noch sehr, sehr gering, also 17,8%. Wobei ich auch sagen muss, dass sie, ne, im Vergleich zur CSU bei 21,3% ist gar nicht so ein starker Unterschied an so einer Stelle. Die Grünen kommen dabei am besten weg von den Parteimitgliedern mit 41%. Genau, und auf der Funktionärinnen-Ebene sind auch da die rechten Parteien nicht so abwegig weit weg mit ihren 20%. Ich glaube, das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo das erhoben wurde, 2012, besser als der Stand von der FDP zum Beispiel. Die AfD-Fraktion im Bundestag hat tatsächlich einen enorm geringen Frauenanteil. Die Beteiligung der AfD-Fraktion im Bundestag hat dazu geführt, dass die geringste Frauenquote seit sehr langer Zeit im Bundestag derzeit ist. Sie haben nämlich nur einen Frauenanteil von 10,9%. Und auch da sind die Grünen wieder Spitzenreiter mit 58,2%, stellen Frauen eben sogar die Mehrheit der Abgeordneten. Und eben auch bei der Linkspartei ist das der Fall. Genau, und da sieht man auch, die AfD hat da schon einen eklatant geringeren Anteil an abgeordneten Frauen als die CDU-CSU. Genau, aber auf der Funktionärinnen-Ebene waren NPD und Republikaner tatsächlich immer mit ihren 20% relativ gut im Mittel an Funktionärinnen. Die Spitze der Pyramide stellt die Tatbeteiligung von Frauen an rechtsextrem motivierten Straf- und Gewalttaten dar. Bis zu 10% ist auch eine sehr ungenaue Angabe. Das liegt daran, dass es zum einen sehr wenig Forschung gibt dazu und zum anderen sehr wenig Fälle tatsächlich. Also wenn Nazi-Frauen an rechtsextremen Straf- und Gewalttaten beteiligt sind, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Polizei sie als Täterinnen vernimmt. Also die Polizei kommt, es passiert eine Schlägerei oder so, die Polizei kommt an einen Tatort, dann werden Frauen mit hoher Wahrscheinlichkeit eher als Zeugin befragt als potenzielle Täterin. Und das Ganze geht dann nochmal weiter vor Gericht. Rechte Frauen werden eben sehr selten bestraft. Beate Zschäpe ist da eben eine Ausnahme. drin gewesen, aber auch da muss man bedenken, dass sie eben auch die einzige Überlebende des Kerntrios gewesen ist. Wenn die beiden Uwes noch gelebt hätten, hätte der Prozess wahrscheinlich anders ausgesehen. Zur Lage der Forschung ist eben das Problem, es gibt aktuell meines Erachtens kein Forschungsprojekt, was sich dezidiert mit Frauen in der extrem rechten Szene auseinandersetzt. Es gibt einzelne Forschungsprojekte zu so Antifeminismus oder Antigenderismus, wie das auch genannt wird, aber eben sehr wenig geförderte Forschung aus der feministischen Rechtsextremismusforschung. Das sieht man auch bei uns im Forschungsnetzwerk. Sehr wenig von den oder keine der Frauen hat eine Hochschulprofessur bekommen, sondern höchstens eine Fachhochschulprofessur, was immer dazu führt, dass die Leute sehr viel Lehrverpflichtung haben und sehr wenig zum Forschen kommen. Bedeutet, feministische Rechtsextremismusforschung in Deutschland findet unter enorm prekären Bedingungen statt und vor allen Dingen eben außerhalb von Universitäten. Also gerade im Bereich vom APABITS gibt es einige Projekte, die das konstant begleiten oder eben auch an anderen Orten. Und auch da ist nochmal zu sagen, wie wichtig eben die antifaschistische Recherche und Beobachtung ist, weil ansonsten eben gar keine Erkenntnisse darüber gewonnen werden können. Und man merkt auch an den Zahlen, die ich hier präsentiere, der Schwerpunkt der Erhebungen und der Untersuchungen lag in den 2000er Jahren und ist tatsächlich jetzt gerade eher schwierig und spärlich gerade. Die Kolleginnen vom Forschungsnetzwerk haben sich diesen Punkt von Frauen in rechtsextremen Straf- und Gewalttaten nochmal zur Brust genommen und haben Zeitungsartikel analysiert dazu. Und zwar im Jahr 2003 haben sie sich 51 Fälle angeschaut und dazu eben Zeitungsberichterstattung angeschaut. Und dabei kam eben raus, Frauen haben sehr unterschiedliche Rollen in rechten Straf- und Gewalttaten. Sie sind zum einen selber Täterinnen, also Gewaltausübende, also sie schlagen zu, wie das ja auch von Beate Zschäpe bekannt ist, wo es Berichte von ihr gibt, wie sie eben gerade gegenüber anderen Frauen sehr gewalttätig ist. Und das sieht man tatsächlich auch häufiger bei diesen Übergriffsszenarien, dass eben Frauen dann zuständig sind für Gewalt gegen Frauen, gegen andere Frauen. Sie sind aber auch Helferinnen bei Taten. Das bedeutet, sie stehen Schmiere, sie fahren Autos, sie sind Schützerinnen, das heißt, sie geben Alibis, sie sind Mitwisserinnen und machen sich genau dadurch strafbar oder sie sind Anstifterinnen zu extrem rechten Straftaten, also schicken die Männer hin, eine Gewalttat zu vollziehen. Und daran sieht man, es gibt ein sehr differenziertes Bild und es ist sehr unwahrscheinlich, das sagte ich gerade schon mal, dass eine Frau eben als Täterin von der Polizei betrachtet wird und eben noch seltener, dass ein Gericht sie als Täterin verurteilen wird. Wir nennen das eine doppelte Unsichtbarkeit und einen sogenannten Wahrnehmungsfilter bei Behörden. Also Frauen wird weniger selten eine politische Meinung überhaupt zugetraut und erst recht keine extrem rechte Meinung. Das setzt sich eben besonders in der Strafverfolgung auch fort. Man kann sich jetzt fragen, warum organisieren sich Frauen eigentlich in der extremen Rechten? Man muss vor allen Dingen eben sagen, sie sind Rassistinnen und Antisemitinnen. Sie finden das gut, sie stehen dahinter, sie setzen das um. Sehr lange hat die feministische Forschung eben nach frauenspezifischen Gründen gesucht, weshalb sie sich da organisieren könnten. Da ging es darum, ist die Überhöhung von Mütterlichkeit ein einfacher Ausweg für moderne Frauen aus dieser sehr komplexen Welt, wenn man sich also dann als Mutter fühlen kann, dann muss man sich eben nicht mehr um Job, Karriere und diese sogenannte doppelte Vergesellschaftung, also dass alle plötzlich Ansprüche an einen haben, muss man sich nicht mehr kümmern. Man muss sagen, dass all diese Annahmen haben sich nicht so richtig bestätigen lassen, sondern vor allen Dingen eben, dass die Frauen diesen Einstellungen, diesen Weltbildern zustimmen und die gut und richtig finden. Sie organisieren sich eher trotz statt wegen ihres Geschlechtes. Also sie gehen selten in die Nazi-Szene, weil sie sagen, da fühle ich mich als Frau aufgehoben oder kann die Themen vertreten, die ich vertreten möchte. Sondern sie sagen, also spielen eher ihr eigenes Geschlecht runter und thematisieren das nicht so stark. Die rechte Szene bietet frauenspezifische als auch frauenunspezifische Angebote. Also natürlich gibt es diese Überhöhung der Mutterrolle, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, gerade für junge Frauen zu rebellieren und auszubrechen. Man hat es Also vor allen Dingen kommt das so aus den 90er und 2000er Jahren, als es noch so eine Rini-Szene gab, also weibliche Skinheads. Es gibt eben die Möglichkeit, Alkohol zu trinken, zu saufen, wenn man sich vorstellt, wie konspirative Konzerte organisiert sind, ne, mit so Schleusungspunkten und man muss zu bestimmten Stellen und alles ist irgendwie verboten und gefährlich. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Abenteuer zu leben und zu rebellieren. Es gibt natürlich aber auch die Frauen, die in die Szene reingeboren werden. Das sind besonders die völkischen Jugendbünde, die da eine Rolle spielen. Also es gab ja in Deutschland verschiedene Jugendorganisationen, die Wikingjugend bis 1994, dann die Heimattreue Deutsche Jugend bis 1999 und anschließend Organisationen wie den Sturmvogel. Die haben Tausende von Jugendlichen durchgeschleust und dementsprechend muss man eben davon ausgehen, es gibt einen ganzen Anteil an jungen Frauen, die in die Szene bereits reingeboren wurden. Ich werde euch da auch nachher noch ein Beispiel zeigen. Und es gibt natürlich sinnstiftende Angebote dieser sogenannten Volksgemeinschaft. Was ich damit meine, werde ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Als jetzt dieses Phänomen der Identitären aufgekommen ist, war die ganze Presse so voll mit, boah, ist das jetzt eigentlich so ein neuer nationaler Feminismus? Was geht damit eigentlich ab? Da sind so, die machen so Vorrang, diese Frauen und so. Mich hat es relativ gelangweilt, weil das tatsächlich Forderungen, Strömungen und Vorstöße sind, die es schon immer in der extremen Rechten gegeben hat. Und dafür würde ich euch gerne drei Beispiele zeigen. Aus 1928 stammt ein Zitat von Pia Sophie Rogge-Börner, das möchte ich euch kurz vorlesen. Sie sagt, der nordische Mensch, solange er sich von fremdartigen Einflüssen freihielt, kannte die Spaltung eines Menschen in einen gebietenden und einen untertänigen Teil nicht. Nicht einmal begrifflich war sie in seiner Vorstellungswelt einzuordnen. Er hatte nur einen Begriff von der Unterschiedlichkeit und des Herrschens. Der Norde ist Herr über den anders gearteten, nicht-nordischen Menschen. Pia Sophie Rogge-Börner hat im Nationalsozialismus eine eigene Zeitung rausgegeben, die hieß Die Deutsche Kämpferin. In der hat sie solche völkisch-feministischen Positionen vertreten und darüber geschrieben. Sie vertritt so ein Weltbild von oder so ein Geschlechterbild von in Anführungszeichen gleichwertig, aber nicht gleichartig. Also das bedeutet, es gibt eben Männer und Frauen, aber die sind nicht hierarchisch unterordnet. Sie sagt hier eben, erst ein fremdartiger Einfluss, damit meint sie das Christentum, hat diese Hierarchie zwischen Männern und Frauen eingebracht. Das gibt es sehr häufig in der Nazi-Szene, dass Bezug genommen wird auf so ein vermeintliches Germanentum. Ich sage vermeintlich, weil das sehr wenig mit historischen Gegebenheiten und dem, was man irgendwie archäologisch und wissenschaftlich nachweisen kann, zu tun. Es gibt eben also keine Quellenlage für diese Zeit und für die sogenannten Germanen, sondern es gibt eben nur Fremdbeschreibungen durch einen römischen Geschichtsschreiber, der selber nie in den Gebieten unterwegs war. Das heißt aber für die Nazi-Szene, es gibt immer so ein Früher, auf das man projizieren kann. Und das macht eben Pia Sophie Rogge-Börner hier auch. Sie projiziert eben auf so eine Vorvergangenheit, in der ihre rassistische Weltsicht noch in Ordnung ist. Und das macht eben diesen völkischen Feminismus aus an so einer Stelle, dass er eben rassistisch motiviert ist. Also er betont die Gleichwertigkeit von Frauen, ist aber gleichzeitig abwertend, weil rassistisch motiviert. Pia Sophie Rogge-Börner hatte diese Zeitschrift rausgegeben, Die Deutsche Kämpferin. Diese Zeitung ist 1937 verboten worden, weil diese Vorstöße von völkischem Feminismus eben ja zu progressiv waren und sie hat seitdem dann nur noch Kitschromane geschrieben. Genau, und hat dann die Kriegszeit ganz gut überstanden und dieses Kitschromanschreiben bis zu ihrem Tod eben fortgeführt. Ein anderes Beispiel für solche Auseinandersetzungsprozesse innerhalb der rechten Szene ist ein Artikel aus der Kampfgefährtin, das ist die Zeitschrift der Deutschen Frauenfront gewesen, von Uschi Worch, die Ex-Frau von Christian Worch. Und zwar der Artikel, dürfen Mädels an Straßenschlachten teilnehmen. Ich zitiere, nun wird mir immer wieder und wieder erzählt, Frauen seien von der körperlichen Beschaffenheit gefährdeter als Männer. Wer sich aber zu diesem Thema wirklich sachkundig gemacht hat, muss feststellen, dass dies ein Irrtum ist. Bei dem Mann liegen die Geschlechtsteile bekanntlich außerhalb des Körpers. Bei gezielten Fußtritten kann es unter anderem zu Hodenquetschungen kommen, die inoperabel sind. Diese Verletzungen hätten Zeugungsunfähigkeit und Hormonstörungen zur Folge. Bei der Frau hingegen ist es schon schwieriger, den richtigen Punkt zu treffen, da unsere Geschlechtsorgane im Körper liegen. Kommt es dennoch zu einer schweren Verletzung, zum Beispiel Mutterbänderriss, lässt sich diese durch eine Operation bewegen. Bei jeder Frau ist es theoretisch unmöglich, eine Verletzung durch eine Schlägerei davon zu tragen, die zu Gebärunfähigkeit führt. Und mit diesem körperlichen Vorteil von Frauen argumentiert eben Uschi Borch, weshalb Frauen eben auch am Kampf auf der Straße an Auseinandersetzungen und an Gewalttaten beteiligt sein sollen. Der Artikel ist in der Kampfgefährtin Nummer 2 dann revidiert worden und auch da wurde sowas nicht mehr gefordert an so einer Stelle. Das dritte Beispiel ist ein Text gewesen des Mädelring Thüringen von 2007. Die geschrieben haben, wir müssen endlich einsehen, dass ein Frauenbild, das vor allen Dingen im Dritten Reich geprägt worden ist, nicht mehr im vollen Umfang vertretbar ist. Deshalb ist die Zeit gekommen, diese Missstände zu beseitigen und eine Alternative zu bieten. Und diese stellt der nationale Feminismus dar. Daher, deutsche Frauen, wehrt euch gegen das Patriarchat und politische Unmündigkeit, nationaler Feminismus voran. Als das online gegangen ist 2007, haben wir alle tatsächlich nicht schlecht gestaunt. In solcher Deutlichkeit haben wir solche Worte wenig gehört. Das Papier war nur wenige Monate online. Der Mädelring Thüringen hat sich daraufhin aufgelöst aufgrund der starken Kritik, die es aus der Szene gegeben hat. Und die gleichen Frauen haben dann eine Initiative gegründet, die hieß Gender Terror, raus aus den Köpfen, Gender Mainstreaming abschaffen. Also da war dann nichts mehr mit nationalem Feminismus voran. Und das sind Auseinandersetzungen und Widerspruchslinien, die man eben sehr häufig beobachtet in der extremen Rechten. Also Frauen, die auch aufgrund moderner Gesellschaft, Emanzipationsbewegungen, gesamtgesellschaftlicher Emanzipationsbewegungen eben sich nicht mehr unterdrücken lassen wollen und sich eben dann gegen auch Sexismus innerhalb der Szene zur Wehr setzen wollen, dann eben mit so einem Vorstoß dann kommen und dann aber vom Rest der Szene auf den Deckel kriegen und das ganze Projekt wieder begraben. Das sieht man tatsächlich sehr, sehr häufig. Und das hat man jetzt auch wieder bei den Identitären gesehen und dieser Auseinandersetzung eben dabei. Vielleicht habt ihr diese Pro7-Doku gesehen, wo Lisa Licentia eine Rolle gespielt hat, ne, die eben genau das beklagt. Und da ist natürlich auch klar, die extrem rechte Szene ist eine enorm gewalttätige Szene und das nicht nur gegen GegnerInnen und Feinde, sondern eben auch intern innerhalb der Szene. Also es gibt viel Gewalt, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, häusliche Gewalt in der Szene, die sehr wenig thematisiert wird. Und das ist auch einer der häufigsten Ausstiegsgründe für Frauen, dass sie eben diese Gewalt dann nicht mehr ertragen. Und es ist auch ein Grund des Ausstiegs für viele, die aus solchen völkischen Familien kommen, weil eben auch natürlich in der Kindererziehung Gewalt und Härte und Disziplin eine sehr, sehr große Rolle spielt und das eben solche Austritte oder Ausstiege zur Folge hat. Eine aktuelle Frau aus dem Umfeld der Identitären, die sich mit Emanzipation, Feminismus im weitesten Sinne beschäftigt, ist Reinhild Bosdorf. Die hat seit 2020, also seit diesem Jahr, einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie sich mit solchen Themen beschäftigt. Was tatsächlich interessant ist, ist, dass sie enorm redundant argumentiert, also sie erklärt die Gegenstände mit ihnen selber. Also sie sagt, ja, also ist Feminismus eigentlich was für mich? Nein, Feminismus ist nichts für mich, weil ich bin ja eh eine starke Frau oder so. Also ich finde diese Videos tatsächlich relativ inhaltsleer dafür, dass die so vorangehen. Sie ist eine Person, die in die Rechtsszene reingeboren wurde, und zwar ist ihr Vater Peter Bosdorf, langjähriges Mitglied des Thule-Seminars aus Kassel und rechter Publizist. Das Thule-Seminar ist die Organisation, die im Prinzip die sogenannte Neue Rechte nach Deutschland geholt hat in den 70er Jahren, also lange vor den Identitären und vor Götz Kubitschek und dem Institut für Staatspolitik, also Anfang der 70er Jahre vor allen Dingen, versucht hat, eben eine faschistische Ideologie ohne Nationalsozialismus in Deutschland wieder zu etablieren. Damals relativ unerfolgreich und Götz Kubitschek konnte quasi daran anknüpfen und es erfolgreicher gestalten. Genau, und sie war zum Beispiel auch bei den Störungen rund um die Buchmesse 2017 in Frankfurt beteiligt. Ich das nochmal zusammenfasse mit Frauen in der extremen Rechten. Es gibt immer das Problem der Thematisierung, weil immer noch dieses Bild da ist, dieser Mythos der friedfertigen Frau. Frauen sind eben, werden seltener als politisch gesehen und noch seltener wird ihnen eine extrem rechte Meinung zugetraut. Das sieht man eben auch, ne, an so öffentlichen Veranstaltungen. Männern wird dann das Mikro entzogen bei so offenen Mikrofonen, Bürgerversammlungen und so. Wenn aber die Frau rantritt und quasi genau dasselbe sagt, darf sie weitersprechen an so einer Stelle. Frauen werden nicht als Täterinnen oder als Mittäterinnen gesehen, erkannt, aus einer gleichen Motivation heraus. Das politische Engagement von Frauen wird nicht wahrgenommen. Das ist ein Thema, was auch uns in der Linken beschäftigt. Also welche Arbeiten sind eigentlich politische Arbeiten? Welche Arbeiten werden als politisch anerkannt? Und da ist tatsächlich der Blick auf die Nazi-Szene ein sehr dankbarer, weil man einfach davon ausgehen kann, dass alle Arbeit, die in der Nazi-Szene geleistet wird, politische Arbeit ist und zum Fortbestand und der Weiterentwicklung der Szene dient. Also wenn man sich vorstellt, man nimmt so eine extrem männerbündische Vereinigung wie zum Beispiel die Hammerskins, so eine elitäre Skinhead-Vereinigung, die viel Musikbusiness machen. Und da gibt's dann halt so ein offizielles Treffen. Und selbst wenn an diesem Treffen nur Männer beteiligt sind, gibt's eben Frauen, die die Räume zur Verfügung stellen, die essen, die putzen, die Klopapier auffüllen und so weiter. Und damit natürlich auch in so einer männerbündischen Welt wichtige Sachen machen, die infrastrukturell eben wichtig sind, damit sowas stattfinden kann. Oder wenn man sich die Organisation der großen Rechtsrock-Events eben anguckt, da ist ein schönes Beispiel Nadine Heise. Ihr kennt sicherlich alle ihren Ehemann Thorsten Heise, einer der Zentralfiguren in der deutschen Rechten. Nadine Heise ist die offizielle Anmelderin des Festivals in Ostritz. Sie ist Inhaberin verschiedener Verlage und sie organisiert eben immer Verkaufsstände. Wenn man sich eben anguckt, wer stellt eigentlich so Infrastruktur für solche Rechtsrock-Groß-Events, sind Frauen immer mit dabei. Das bedeutet, der Blick auf die extreme Rechte und auf Frauen in der extremen Rechten kann unseren Blick auch dafür schärfen, welche Arbeiten erkennen wir eigentlich als politisch an und damit natürlich auch ein Stück weit unseren eigenen Begriff von Politik und von politischem Arbeiten hinterfragen an so einer Stelle. Und dieses alles zusammengenommen führt eben dazu, dass Frauen in der Rechten zu einer Normalisierung der Szene beitragen. Also sie geben dem Ganzen ein besseres Gesicht. Sie machen das Ganze menschlicher, zum Beispiel wenn es um Wahlkämpfe geht. Man hatte das in Mecklenburg-Vorpommern bei der Kommunalwahl, wo die NPD nur mit Frauen auf den ersten Plätzen angetreten ist. Und als dann die Wahlen gefolgt sind, sind alle Frauen zurückgetreten und haben den nächsten Mann das Mandat antreten lassen. Da gab es dann tatsächlich auch Clinch damals im Ring Nationaler Frauen. Das ist die NPD-Frauenorganisation, wo die Vorsitzende damals das super scheiße fand und dagegen eben gewettert hat. Und daraufhin ist sie eben abgeschossen worden und musste den Vorsitz abgeben. Rechte Szene wird dadurch eben auch verharmlost, also nicht nur seitens der Öffentlichkeit, sondern eben auch seitens der Behörden. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Beate Zschäpe konnte zur Polizei gehen und eine Befragung machen, obwohl sie offen zur Fahndung ausgeschrieben war und sie wurde eben nicht erkannt, wurde nicht ernst genommen an so einer Stelle. Und es eröffnen sich natürlich Freiräume, können eben das Wort ergriffen werden, wo Männern das Wort verwehrt bliebe. Und also da ist zum Beispiel das so Elternbeiräte oder Arbeit in Kindertagesstätten zu benennen, wo eben Frauen, die rassistischen, antisemitischen, menschenverachtenden Inhalte besser vorbringen können und eben da weniger widersprochen wird an so einer Stelle. Jetzt würde ich gerne auf diesen Begriff der Volksgemeinschaft eingehen. Der ist ein sehr zentraler in der Ideologie der Nazi-Szene. Ihr seht hier ein Bild von einer Demo der jungen Nationaldemokraten in Wismar 2012, was das, finde ich, ganz gut zusammenfasst. Diese jungen Frauen da schieben leere Kinderwägen, was natürlich darauf hindeuten soll, dass zu wenig deutsche, also weiße Kinder geboren werden. Und dahinter wird ein Transparent getragen. Da steht, die Revolution beginnt im Bett. Auf zwei Sachen. Zum einen ist die Frage, in dieser Volksgemeinschaft gibt es eigentlich kein Privates. Auch deine Fortpflanzung, deine Reproduktion ist eben wichtig für den Fortbestand des Volkes. Da gibt es eben immer eine Unterordnung des Individuums unter das nationale Kollektiv und da eben das Volkskollektiv. Diese Volksgemeinschaft in Anführungszeichen wird von in Anführungszeichen echten Männern und Frauen gebildet. Das bedeutet, man hat eine sehr klare Vorstellung davon, was sind Männer und was sind Frauen. Das Ganze gilt eben, also wird biologistisch begründet, das heißt an den primären Geschlechtsmerkmalen festgemacht. Es ist sehr klar, was männlich und was weiblich ist. Also es ist eine binäre Vorstellung von Geschlecht. Also es gibt eben nur diese beiden und nichts dazwischen. Und eine heterosexistische, das bedeutet eben, diese Männer und Frauen gehören zusammen. Und zwar gehören sie nicht einfach so zusammen, sondern nur zusammen können sie den Fortbestand dieser Volksgemeinschaft eben sichern. Dieses Bild der Volksgemeinschaft bietet viele Identifikationsangebote in der rechten Ideologie und viele Anknüpfungspunkte. Die Volksgemeinschaft muss nach innen und nach außen verteidigt werden. Das bedeutet zum einen, man kann mit ihr sehr gut diese ständige Kriegs- und Kampfrhetorik voranbringen, die in der Nazi-Szene enorm wichtig ist. Also immer dieses, es ist 5:12 und es ist Krieg und alles, was getan wird, wird tatsächlich auch als Kampf verstanden. Also man kann gar nicht sagen, Frauen in der Nazi-Szene sind zum Beispiel nur Heimchen am Herd oder die kämpfende Walküre auf der Straße, sondern das ist tatsächlich alles eins. Also alles, was man tut, wird in diesem Sinne als Kampf und um die Volksgemeinschaft begriffen. Ob ich Kinder erziehe im nationalsozialistischen Sinne oder ob ich mich eben auf der Straße prügele, alles ist Kampf. Und alles wird eben als Kampf verstanden. Und dieses Untergangsszenario ist ein enorm wichtiges. Also diese Volksgemeinschaft ist quasi konstant einer Bedrohung ausgesetzt und muss verteidigt werden. Nach außen durch den äußeren Feind und eben auch nach innen. Und nach innen kommt den Individuen in dieser Volksgemeinschaft eine große Verantwortung zu, besonders eben Frauen dabei, weil es darauf ankommt, in Anführungszeichen wertes Leben für die Volksgemeinschaft zu gebären. Damit wird Abtreibung befürwortet, zum Beispiel innerhalb der rechten Szene. Also es gibt vor allen Dingen im christlichen Fundamentalismus komplette Anti-Abtreibungs-Argumentationen. Wenn man sich aber so eine richtig völkische Nazi-Szene anguckt, dann wird Abtreibung befürwortet, und zwar dann, wenn es eben um behinderte Kinder geht. Das ist auch wichtig, finde ich, für eine feministische Forderung rund um diese Abtreibungsproblematik. Da muss die Wahlfreiheit gefordert werden von emanzipativen Bewegungen. Nicht nur das Recht auf Abtreibung, sondern auch das Recht darauf, Kinder bekommen zu können. Denn nicht allen Frauen steht diese Wahl an der Stelle offen. Das bedeutet eben, über diese Volksgemeinschaft wird eben zwischen Werten und Unwerten Leben unterschieden. Und eine andere Bedrohung von innen ist die in Anführungszeichen Rassenschande, also wenn sich eben weiße Frauen mit nicht weißen Partnern fortpflanzen. Das ist die Begründung für Mordfantasien, vielzählige. Es gibt so einen Roman, der in der Nazi-Szene kursiert, der heißt The Hunter, wo es so eine fiktionale Beschreibung gibt von jemandem, der mit einem Snipergewehr sogenannte Dual-Mixed-Couples erschießt, also wo ein Partner eben nicht weiß ist und ein weißer Partner. Solche Fantasien gibt es eben vielzählig. Wir haben das auch mal in so einem Foren-Hack gehabt, dass sich Nazis sehr immens darüber ausgelassen hatten, als Heidi Klum Seal geheiratet hat, wo dann genau solchen Fantasien, solchen Ermordungsfantasien freien Lauf gelassen wurde mit genau dieser Begründung an so einer Stelle. Und genau, dieses Bild von Volksgemeinschaft, was eben in so einem biopolitischen Sinne als Körper gedacht wird, also dieser Volkskörper, jeder hat da drinnen seinen Platz und seine Aufgabe, damit es organisch zusammen funktioniert. Und der muss eben nach innen und nach außen geschützt und reingehalten werden. Das gibt eben für Männer und für Frauen verschiedene Identifikationsangebote. Heute wird weniger dieser Begriff von Volksgemeinschaft benutzt als sein Gegenbild, und zwar dieser große Austausch. Das ist ein Begriff, der so in den letzten Jahren dazu benutzt wurde. Und das ist eben ein ganz massiver Teil von AfD-Propaganda, von dieser rassistischen Mobilisierung, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Björn Höcker hat zum Beispiel am 18. November bei einem Auftritt gesagt, das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Und ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, dann werden wir mannhaft, und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freundinnen und Freunde. Er bringt hier sehr, sehr gut auf den Punkt, was diese Volksgemeinschaft quasi für ein Versprechen an Männer und Männlichkeiten hat. Denn der Mann ist Beschützer dieser Volksgemeinschaft. Er muss quasi die Deutsche, also die weiße Frau, beschützen und kann darin eben seine Aufgabe und Erfüllung sehen. Und man sieht eben auch darin wieder diese Untergangsfantasie, ne, dieses Wehrhaftwerden sehr gut drinne wiedergespiegelt. In der Forschung zu Männlichkeiten nimmt man vor allen Dingen das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von Raven Cornell als Basis. Das bedeutet, dass man nicht nur Männer an sich anguckt, sondern eben guckt, welche verschiedenen Formen von Männlichkeiten gibt es eigentlich in der Gesellschaft und wie ist es miteinander aufgebaut. Und an der Spitze quasi steht die sogenannte hegemoniale Männlichkeit, der nur ein geringer Teil der Männer entspricht. Ein viel größerer Teil von Männern entspricht der sogenannten komplizenhaften Männlichkeit. Und dieses Verhältnis von sehr wenig Männer entsprechend dem Leitbild und sehr viele streben dahin, bedingt, dass in dieser Männlichkeit ein enormer Druck entsteht, weil man quasi immer dieses Idealbild anstrebt und dafür eben auch bereit ist, sehr viele Opfer zu bringen. Für die modernen westlichen Staaten hat Raven Cornell den sogenannten Business-Typ als hegemonialen Typ von Männlichkeit benannt. Also der ist dann eloquent, charmant, aber durchsetzungsfähig. Im Vergleich dazu steht ein anderes Bild von Männlichkeit in der extremen Rechten dominant oder hegemonial, und zwar das Bild der soldatischen Männlichkeit. Da gibt es eben Adjektive wie Härte, Opferbereitschaft, Kampfbereitschaft, Tapferkeit und Kameradschaft. Genau das sind die Eigenschaften quasi, die in dieser Volksgemeinschaft angerufen werden, die da als Identifikation geboten werden. Es geht darum, eben Beschützer der Volksgemeinschaft zu sein. Hypermaskulinität spielt da eine große Rolle, also ein sehr überhöhtes Bild von Männlichkeit und von Stärke. Und dieses Bild von Hypermaskulinität ist extrem anknüpfbar an sehr verschiedene Subkulturen. Also im Prinzip überall da, wo wir eine Diskussion um so einen Anführungszeichen Mackertum haben. Also im Hardcore, in der Hooligan-Szene oder in der Ultraszene und so weiter. Das macht... Also dieses Bild von Männlichkeit ist quasi ein Allenfallstor an der Stelle, um anknüpfbar zu sein an extrem rechte Diskurse, überall, wo diese Opferbereitschaft, Härte, Kampfbereitschaft und sowas eine Rolle spielt. Und das ist auch ein ganz großes Thema in solchen Grauzone-Debatten, ne? Wenn man sich diese Debatte um die bösen Onkels und sowas ins Gedächtnis ruft, da war das eben immer ein ganz großes Thema dabei. Früher sprach man eben von der Volksgemeinschaft, heute spricht man eher vom großen Austausch. Die Bedrohung, die aktuell da suggeriert wird oder mit der gearbeitet wird in so einer rechten Mobilisierung, ist eben die Bedrohung durch muslimische Migration nach Deutschland. Und das ist gerade auch das Feindbild Nummer eins, was da eine Rolle spielt. Das ist wandelbar, das ist anpassungsfähig, das kann sich sehr gut modernisieren. Also in den USA zum Beispiel mag die Debatte nochmal anders liegen. Das Attentat aufs World Trade Center hat die Debatte global nochmal verschoben an so einer Stelle. Seit 2015, seit dem Sommer der Migration, ist es Kerngeschäft der extremen Rechten, diese rassistische Mobilisierung gegen islamische Migration oder vermeintliche islamische Migration voranzutreiben. Und damit wird eben rassistisch motivierte Gewalt befürwortet, indem eben alle Leute, die nach Deutschland flüchten, die hierher kommen, eben unter dieses Feindbild gestellt werden. Und das ist natürlich auch nach rassistischen Merkmalen eingeteilt. Übergriffe und Sexismus werden in dem Rahmen eben nur thematisiert in Bezug auf Rassismus, also es geht immer darum, der deutsche Mann, und damit ist der weiße Mann gemeint, muss die weiße Frau schützen vor den Übergriffen der Fremden, in Anführungszeichen. Übergriffe werden dann eben nur thematisiert, wenn sie von nicht-weißen Tätern begangen werden. Dabei werden bewusst frauenspezifische Problemlagen aufgegriffen, die an sich nicht thematisierbar sind. Also über sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt kann eben sehr schwierig nur gesprochen werden in unserer patriarchalen Gesellschaft. Und deshalb findet eine sogenannte Externisierung statt. Das bedeutet, man projiziert Dinge, die im eigenen Nahumfeld passieren und die da nicht thematisierbar sind, auf ein anderes. Wenn man sich das statistisch anguckt, sind in Deutschland immer noch ist die eigene Wohnung der gefährlichste Ort für Frauen. Was aber propagiert wird, ist so eine Stranger Danger in Anführungszeichen, also der Vergewaltiger ist draußen jemand, der dich beim Joggen überfällt. Und das wird eben quasi über Rassismus thematisiert an so einer Stelle. Und dazu gehörte zum Beispiel die Kampagne 120 Dezibel der identitären Bewegung. 120 Dezibel haben sie das genannt, weil das die Lautstärke ist eines handelsüblichen Taschenalarms, den ja jede Frau jetzt bei sich tragen muss, weil das alles jetzt so gefährlich ist. Und dazu hat man eben gesehen, also zu diesen Social-Media-Projekten der Identitären, zu denen da Videos gedreht wurde und so weiter, gab es eben noch Unmengen AfD-Postings, Unmengen Geld, was da auch in diese Maschine reingeschmissen wurde. Und eben auch Mobilisierung auf der Straße, also die sogenannten Frauenmärsche, die da angemeldet worden sind. Oder eben Hogesa, Hooligans gegen Salafisten. Diese ganze Inszenierung darum drehte sich darum, dass da eben Frauen auf der Bühne standen und diesen Marsch angeführt haben. Und da waren eben vor allen Dingen subkulturell orientierte Männer auf der Straße, die sich eben alle stark gefühlt hatten und ihre Frauen verteidigen wollten, ne, mit diesem Schlachtruf Au, Au. Da hat man das sehr schön sehen können. Und hier gibt es natürlich ganz massive Anknüpfungspunkte an den Mainstream. Also zum einen baut man da natürlich auf rassistische Einstellungen auf, die eben in der gesamten Gesellschaft vorhanden sind. Und zum anderen greift man eben ein Thema auf, was real ein Problem ist für Frauen, also Gewalterfahrungen in dieser patriarchalen Kultur, und lädt diese aber rassistisch auf. Genau, und damit passiert eben eine Themenverschiebung da drinne. Und da stecken eben Anrufungen für Männer drinne, ne, dieses Beschützer der Volksgemeinschaft. Und das ist natürlich insbesondere wichtig in so einer Zeit, in der Männlichkeit einfach gesamtgesellschaftlich gesehen und vor allen Dingen auch ökonomisch gesehen ihre Bedeutung verliert. Also im Neoliberalismus spielt Männlichkeit einfach nicht mehr so eine Rolle, wie das noch zuvor in der wirtschaftlichen Ordnung, verschiedenen kapitalistischen Ordnungen eine Rolle gespielt hat. Also das Alleinverdienermodell gibt es nicht mehr, sondern alle dürfen sich ausbeuten, und dementsprechend verliert Männlichkeit an so einer Stelle auch an Bedeutung und wird nicht dekonstruiert oder das wird nicht als Entlastung empfunden, sondern eben als Bedrohung. Und da bietet natürlich diese Rolle als Beschützer der Volksgemeinschaft ein neues Identifikationsangebot, was auch mit Kusshand genommen wird. Und auch für Frauen gibt es eben diese Anrufungen da drin. Zum einen natürlich diese Anrufung zur Mutterschaft, also am Fortbestand der Volksgemeinschaft teilnehmen zu können. Zum anderen natürlich auch das Versprechen, dass sich tatsächlich jemand ihrer Probleme annimmt, also ne, auf diese Externalisierung von Gewalt auch einzugehen und zu sagen, ja, du hast ein Recht, dich bedroht zu fühlen, ja, du hast ein Recht nach Schutzräumen, und diese Schutzräume sind dann eben rassistisch und nationalistisch aufgeladen. Und natürlich auch zum anderen diese Kriegs- und Untergangsszenarien, die eben für Männer und für Frauen an so einer Stelle attraktiv sind. Und diese gemeinsame Mobilisierungsstrategie, also diese Ethnisierung von Sexismus, die da passiert, also das rassistische Aufladen von Sexismus, das wird eben durch eine gemeinsame Mobilisierungsstrategie unterschiedlicher Akteure enorm vorangetrieben. Das ist die AfD, Pegida, die Identitären und die organisierte Nazi-Szene, in denen man das eben deutlich machen kann, die zusammen auf die Straße gehen, wie man das zum Beispiel beim sogenannten Trauermarsch in Chemnitz gesehen hat. Ein Beispiel dafür sind Frauenmärsche. Und ein anderes aktuelles Beispiel, was ich gerade noch erzählen kann, ich beobachte für NSU Watch den Prozess in Frankfurt gegen Stefan Ernst und Markus Hartmann wegen des Mordes an Walter Lübcke und des Angriffs auf Ahmed I. Da sieht man sehr gut, wie diese Mobilisierungsstrategie aufgegangen ist. Höcker hatte das mal bei einer Demo am 1. Mai 2017 in Erfurt gesagt. Der deutsche Mann muss die deutsche Frau schützen vor den Eindringlingen, und schuld daran ist die Politikerkaste. Das waren so ungefähr seine Worte. Und genau das hat Stefan Ernst im Prinzip durchgesetzt. Und Lohfelden, der kleine Ort bei Kassel in Nordhessen, ist da zu so einem Kristallisationspunkt geworden. Denn Walter Lübcke wollte eben hat bei einer Bürgerversammlung zur Einrichtung der geflüchteten Unterkunft in so einem alten Baumarkt in Lohfelden gesprochen. Da hat er dieses berühmte Zitat gebracht. Das Video davon ist ins Netz gestellt worden von Markus Hartmann, also dem Mitangeklagten von Stefan Ernst. Dann kam die Unterkunft wurde eröffnet. Dann kam die Kölner Silvesternacht, wo man eben diese ganze Ethnisierung von Sexismus sehen konnte und auch seine Anknüpfbarkeit in den Mainstream bis hin in die feministische Szene ja auch. Kurz nach der Silvesternacht, also am 6. Januar, soll Stefan Ernst losgezogen sein und einen jungen Geflüchteten aus dieser Unterkunft in Lohfelden niedergestochen haben. Das ist Ahmed I., der hat vor letzter Woche im Prozess ausgesagt. Und der hat eben schon immer gesagt, ich wurde angegriffen wegen der Silvesternacht. Und 4 Jahre später eben schießt Stefan Ernst Walter Lübcke als Vertreter dieser Politikerkaste, als Vertreter der Willkommenskultur ins Gesicht. Und während seiner Aussagen hat er eben immer wieder betont, wie wichtig ihm das war. Er hat sehr viel Videos konsumiert aus dieser rassistischen Mobilisierung und insbesondere eben Videos, wo es um Gewalt gegen Frauen ging. Und er hat eben auch seinen Arbeitskollegen Waffen verkauft, weil er gesagt hat, er will den deutschen Mann wieder bewaffnen, um die Frauen schützen zu können. Also da hat man das sehr deutlich gesehen, wie diese rassistische Mobilisierung wirkt an der Stelle. Und natürlich bringt diese Vorstellung von Geschlechterverhältnissen mal einen ganz immensen Punkt auf die Agenda, nämlich Feminismus als Feindbild. Also alle, die nicht dieser klaren Vorstellung der Geschlechter, wie sie in dieser Volksgemeinschaft imaginiert werden, wie man sich die da vorstellt, alle, die da nicht reinpassen, geraten eben in den Fokus als Feindbilder. Das sind natürlich Queers, Homosexuelle, transsexuelle Personen, intersexuelle Personen. Und eben natürlich auch Feminismus, Emanzipation an so einer Stelle. Und natürlich auch Männer, die nicht in das Weltbild passen an so einer Stelle, was dann oft mit Homophobie verknüpft wird. Und Feminismus wird eben als Verschwörungstheorie begriffen, als eine der großen Verschwörungstheorien, die dafür da sein sollen, diesen in Anführungszeichen Volkskörper zu zersetzen. Da gibt es eben Feminismus, Marxismus und antisemitische Verschwörungstheorien, die da bedient werden, oft auch in Kombination. Und sehr gut gesehen hat man das eben am Manifest von Anders Breivik, der ja so ein 2000-seitiges Manifest zu seinem Anschlag in Utøya veröffentlicht hat im Netz, wo eben vor allen Dingen ein antifeministisches Manifest ist, weil er sich in seiner Männlichkeit bedroht gesehen hat und Feminismus für ihn der Ursprung allen Übels ist, weshalb er da jetzt losschlagen muss. Insgesamt gibt es eben einen sehr starken Backlash, der aber auch darauf hindeutet, was eigentlich alles an Fortschritten passiert ist. Also wenn wir uns angucken, die Entwicklungen, auch die gesetzlichen Entwicklungen, den Rechtezuspruch und der auf so eine da emanzipativ passiert ist in den letzten 50 Jahren, war das ja enorm viel in enorm kurzer Zeit gemessen an dem Fortschritt die Jahrhunderte oder Jahrzehnte davor. Und da gibt es eben eine sehr starke Backlash-Bewegung dagegen, die sich eben gegen diese Emanzipation richtet an so einer Stelle. Man sieht es auch an Angriffen auf Geschlechterforschung, vor allen Dingen durch die AfD, die ja jetzt in allen Landtagen und im Bundestag und in sehr vielen Kommunalparlamenten vertreten ist, wo es eben solche Angriffe ganz massiv gibt gegen Geschlechterforschung, gegen GenderprofessorInnen. Das Ganze wird eben als dekadent, als unwissenschaftlich gekennzeichnet. Vielleicht habt ihr die Auseinandersetzung um den Kasseler Biologieprofessor Ulrich Kutschera mitbekommen. Da ging es genau um solche Angriffe an so einer Stelle. Und es gibt natürlich auch Angriffe auf FeministInnen. Ein Beispiel dafür sind diese Drohbriefe NSU 2.0, also dieser ganze Komplex Polizeibehörden, Drohbriefe und so. Viele dieser Drohbriefe haben eben Frauen bekommen, die in der Öffentlichkeit stehen. Emanzipative, laute Frauen, die eben für sich einstehen, diese Einstellungen laut und offen vertreten, die bekommen eben solche Angriffe. Und es machen sich eben auch an so einer Stelle Schulterschlüsse zwischen fundamentalistischen Christinnen und extrem rechter Szene deutlich. Da vor allen Dingen eben bei der sogenannten Demo für alle, wo es gegen die Sexualaufklärung in Schulen eben vor allen Dingen ging, aber auch solche Felder wie Anti-Abtreibungskämpfe, Marsch für das Leben und so weiter. Auch da sieht man diese Allianzen sehr, sehr deutlich, die sich eben alle auch auf so ein antifeministisches Feindbild stützen. Da kommt die Folie zum Ausstieg als Thema nochmal hinten dran. Ich habe die nochmal mit drinne gelassen, weil das für mich auch nochmal ein wichtiges Thema ist, weil mit diesen Begriffen Einstieg, Ausstieg, Umstieg sehr lax umgegangen wird an vielen Stellen. Auch gerade jetzt nochmal im Prozess gegen Stefan Ernst. Ausstieg ist für Frauen ein sehr schwieriges Thema. Es gibt kaum Angebote für Frauen, die also geschlechtsspezifisch funktionieren. Das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Ausstiegsprogramme vor allen Dingen behördlicher Natur sind und also von Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz durchgeführt werden und die meisten Leute angesprochen und beworben werden, wenn sie vor Gericht stehen. Und wie wir vorhin hatten, Frauen werden sehr wenig zu Straftaten verurteilt und dass es für Geheimdienste eben ein sehr gutes Mittel, entweder um V-Leute anzuwerben oder andersweitig an Informationen zu kommen. Nazis wird dann eben eine Hafterleichterung versprochen, wenn sie mit dem Aussteigerprogramm der Behörde kooperieren. Und das bedeutet, Frauen kommen da schon weniger häufig einfach als Zielgruppe in Frage. Zum anderen, meistens ziehen sich Frauen aus der Szene eher zurück, aufgrund von eigenen Gewalterfahrungen. Und ein großes Problem für Frauen stellt tatsächlich dar, dass sie dann noch anders gebunden sind in die Szene, also zum Beispiel Kinder haben mit ihrem Partner und dem Vater dann trotzdem Besuchsrecht zugeschrieben wird und eben die politische Motivation an so einer Stelle keine Rolle spielt. Insgesamt muss man sagen, Ausstieg ist ein sehr schwieriger Begriff. Ich würde eher von Distanzierung sprechen. Für den sind 3 Schritte insgesamt notwendig. Eine Reflexion der eigenen Familiengeschichte und der frühen Sozialisation, also welche Sozialisationsmuster haben einen eigentlich dahin geführt. Und auch hat sich gezeigt, dass in so transgenerationaler Forschung, also Forschung über verschiedene Generationen hinweg, der Fakt, dass Deutschland eben eine faschistische Gesellschaftsformierung war, die eben nicht auf Unterdrückung basiert hat, sondern auf Zustimmung, dass das eben sehr wenig offen in Familien, direkt in Familien besprochen wurde, sondern eher auf so einem Nationalerinnerungsdiskurs verhandelt wurde und dann fahren halt alle mal in die Gedenkstätte. Aber was Opa tatsächlich gemacht hat, das fasst man nicht an und dass sich dadurch eben Mythen weitertragen, die einen Einstieg in eine rechte Szene erleichtern. Das bedeutet, die Reflexion der Familiengeschichte und der frühen Sozialisation ist sehr wichtig. Dann eben die Reflexion von Handlungen und Handlungsmustern und die Reflexion von Ideologie. Und erst wenn alle 3 Schritte quasi passiert sind, wenn an allen 3 Schritten Arbeit und Auseinandersetzung passiert sind, kann man überhaupt von so einem Ausstieg oder von einem erfolgreichen Distanzierungsschritt quasi sprechen. Ich habe euch noch ein bisschen Literatur dann mitgebracht. Sehr viel von dem, was ich gerade erzählt habe, gerade zu dieser rassistischen Mobilisierung, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von Kolleginnen von mir vom Forschungsnetzwerk. Die haben ein sehr gutes Buch rausgebracht, das heißt Frauenrechte und Frauenhass, also der AK Feministische Interventionen. Gerade im letzten Jahr erschienen, wo sehr viel von dem, was ich gerade erzählt habe, nochmal en Detail aufgeführt wird. Es gibt sehr gute alte Schriften tatsächlich. Das antifaschistische Frauennetzwerk 2005 hat Braune Schwestern rausgegeben. Und wenn ihr so einen kurzen, knappen Überblick über den Stand der aktuellen feministischen Rechtsextremismusforschung haben wollt, dann lege ich euch den Aufsatz von Renate Bitzan von 2016 aus dem Handbuch Rechtsextremismus ans Herz. Da ist auf 50 Seiten nochmal der aktuelle Stand zusammengefasst. Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an maikäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter maikäfercast.noblogs.org. Vielen Dank an Sonja Tresch für den Vortrag. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem Infoladen des Alhambras über den Laden und solidarischen Handel im Vergleich zu der Fat Trace Initiative. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.